Der Vorschlag von Bloody Fox war gut. Er ließ die 300 Apachen draußen vor dem Schutzwall mit genügend Wasser für ihre Pferde versorgen, das in Lederbehältern zu ihnen hinausgeschafft wurde. Am nächsten Morgen brachen wir auf. Eine Abteilung der Roten Krieger, bei der Bloody Fox blieb, wurde zum Schutz der Oase zurückgelassen. Es war unsere Hauptaufgabe, nicht einen einzigen Mann von Shiba Biks Begleitung entkommen zu lassen, der ja dann sofort dem Häuptling Großer Donner Mitteilung gemacht hätte, dass die Bewohner des Häuschens überraschend Hilfe bekommen hatten. Ungefähr eine Reitstunde entfernt lag eine Talmulde, durch die der Weg zur Oase führte. Dieses Tal war ziemlich lang und tief, so dass jeder, der sich darin befand, nicht sehen konnte, was außerhalb auf der höher liegenden Fläche der Wüste vorging. Bis in diese Senkung wollten wir die Comanchen kommen lassen, nicht weiter. Wenn wir die Rothäute einmal eingeschlossen und gefangen genommen hatten, musste ich versuchen, den jungen Häuptling Eisenherz durch geschickte Fragestellung auszuhorchen. Es stellte sich dann heraus, dass er es mir nicht leicht machte. Ich trennte mich von meinen Freunden und schlug einen großen Bogen, sodass ich das Tal von der entgegengesetzten Seite erreichte. Wenn mich dann Eisenherz kommen sah, noch dazu ganz allein, musste er annehmen, dass ich von Bloody Fox aus der Oase käme. Er würde glauben müssen, dass ich von seinen feindlichen Absichten nichts wissen könne und ihm nur rein zufällig begegne. Ich musste also den roten Männern gegenüber den Unbeteiligten und völlig Überraschten spielen. Ruhig, Hattatitler, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich weiß, da kommen sie. Halt! Wer mir in den Rücken will, der bekommt eine Kugel! Uff, uff! Old Shatterhead! Uff, uff, uff, uff! Ein Bleichgesicht! Ein Weißer! Old Shatterhead hier? Ist das möglich? Shiba Bik, der junge, tapfere Häuptling der Comanchen. Ich bin es. Ist Old Shatterhand von dem Geist der Savanne durch die Luft in diese Gegend getragen worden? Wir glaubten ihn weit im Westen von hier. Wer hat meinem jungen roten Bruder gesagt, dass ich im Westen sei? Ein weißer Jäger sagte es, der Old Shatterhand gegen Untergang der Sonne getroffen haben wollte. Ich weiß von keinem weißen Jäger. Er hat euch eine Lüge gesagt. Ich habe mit Eisenherz die Pfeife des Friedens und der Freundschaft geraucht. Mein Herz ist erfreut, ihn nach langer Zeit so unverhofft wiederzusehen. Wenn Freunde und Brüder einander begegnen, so begrüßen sie sich nach der Sitte, von der kein Krieger abweichen darf. Mein junger Bruder mag aus dem Sattel steigen und sich zu mir setzen, damit ich mit ihm sprechen kann. Old Shatterhand hat recht. Häuptlinge müssen sich würdig begrüßen. Gibt es unter den Kriegern der Comanchen welche, die sich nicht getrauen, Old Shatterhand ins Angesicht zu sehen? Ich glaube nicht. Auch ich bin nicht gern so unhöflich, einem tapferen Krieger den Rücken zuzuwenden. Meine roten Brüder mögen sich Old Shatterhand gegenübersetzen, wie ich es tue. Shiba Bik war einst stolz darauf, einen so berühmten Bruder wie Old Shatterhand zu besitzen. Jetzt aber möchte er wissen, bevor er das Kalumet der Freundschaft mit ihm raucht, ob wir wirklich noch Freunde sind. Warum zweifelst du daran? Old Shatterhand soll ein Feind der Comanchen geworden sein. Er hat am blauen Wasser einen Gefangenen befreit. Das ist wahr. Ich würde auch einen Comanchen befreien, wenn er unschuldig in die Hände von Bleichgesichtern gefallen wäre. Dadurch hast du dir die Feindschaft und Rache der Comanchen zugezogen. Nein. Ich habe am anderen Morgen mit Häuptling Großer Donner ein Bündnis abgeschlossen. Er war mein Gefangener und ich gab ihn frei. Uff. Weißt du, wo er sich jetzt befindet? Ich vermute es. Er wird mit seinen Kriegern dem Comanchen-Stamm beistehen, der, wie ich hörte, dort von weißen Reitern bedroht wird. Waren noch andere Männer bei dir? Ja. Wie kommt es, dass du jetzt hier bist? Als Weißer hätte ich den Soldaten helfen müssen. Da ich aber ein Freund der roten Männer bin, suchte ich das dadurch zu umgehen, dass ich mich ostwärts wandte. Ich bin in El Llano geritten, um meinen jungen Bruder Bloody Fox zu besuchen, den du auch kennst. Denn auch du bist damals sein Gast gewesen und hast die Pfeife des Friedens und der Freundschaft mit ihm geraucht. Hast du die Bleichgesichter mit zu ihm genommen, die bei dir waren? Weißt du nicht mehr, dass wir Bloody Fox versprochen haben, sein Geheimnis nicht zu verraten? Wie kann ich da fremde Männer zu ihm bringen? Wo sind sie jetzt? Sie wollten an den großen Fluss und nach El Paso hinüber. Hast du Bloody Fox getroffen? Ja. Wo befindet er sich jetzt? In seinem Haus. Ich kehre bald zu ihm zurück, um ihm bei seiner Aufgabe zu helfen, den Llano von den weißen Geiern zu säubern. Doch nun habe ich alle deine Fragen beantwortet. Jetzt wollen wir das Kalumet sprechen lassen. Warte doch! Es sind Sonnen und Monde vergangen, seit wir uns damals trennten. Aus Shiba Bik ist ein Mann geworden, dem es eben gelang, den großen Old Shatterhand auszufragen, wie einen Knaben, der noch kein Hirn besitzt, oder wie ein altes Weib, dessen Hirn vertrocknet ist. Du ahnst nicht, wer wir sind und was wir wollen. Ist das die Rede eines Freundes? Du bist nicht mehr mein Freund. Du hast unseren Gefangenen befreit. War er der Deinige? Wir Comanchen sind alle Brüder. Wir haben das Kriegsbeil gegen alle Bleichgesichter ausgegraben. Und du bist ein Bleichgesicht. Du wirst am Marterpfahl sterben. Das glaube ich nicht. Ihr kennt mein Zaubergewehr. Hier ist es auf euch gerichtet. Ihr wisst, dass ich damit ohne Pause schießen kann. Wer sich rührt, bekommt meine Kugel. Wir wissen es. Aber es hilft dir nichts. Wir sind nur der Vortrupp eines ganzen Heeres. Lüge! Es ist die Wahrheit. Wohin könntest du wohl fliehen? Zu Bloody Fox. Da gerietest du auch in unsere Hände. So reite ich nach Westen. Dann reitest du dem großen Donner in die Arme. Ich weiß es aber, er kommt erst in 3 Tagen. Nichts weißt du. Er ist schon unterwegs hierher. Und wenn du ihm entkommst, so wirst du von Häuptling Nalemasjuf gefangen, der ihm folgt. Es ist besser, dich uns zu ergeben. Ergeben? Wem? Einem Knaben, wie du bist? Hä? Du bist nicht einmal ein Knabe! Ein kleines, wimmerndes Mädchen bist du, das noch auf den Rücken der Mutter gehört! Hund! Soll Shiba Bik dich töten? Er braucht nur ein Wort zu sagen, so fallen 50 Krieger über dich her! Und ich brauche nur ein Zeichen zu geben, so seid ihr alle in 2 Minuten tot, wenn ihr euch mir nicht ergebt! Passt auf! Alle! Da kommt Winnetou! Die Apachen! Apachen! Die Apachen! Entwaffnet und bindet sie!